Ich hörte von einem geweihten Klang, der Gott entzückte, als ihn David fand. Aber du kennst dich nicht so mit Musik aus, oder? Nun, es geht wohl so, es quart an Quint. In Moll verlierst, wenn's in Dur gewinnt. Verblüfft der Sander Herr dann, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Dein Glaube war stark, doch Beweis gefragt. Du sahst sie baden vom Dach herab. Dich hat umgehauen, wie schön sie im Mondlicht war. Sie entriss dein Geheimnis dir selber gar. Sie zerbrach deine Thron und schnitt ab dein Haar. Und aus seinem Mund entlockt sie ein Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. O Liebes, ich war vorher schon mal hier. Ich sah diese Räume, durchschritt diese Tür. Du weißt, ich lebte allein, bevor ich dich sah. Und ich fand ein Symbol am Marmorentor. Doch Liebe bringt nicht nur Siege hervor. Hoff nur ein kaltes, gequältes Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ja, es gab eine Zeit, da ließt du mich verstehen, was wirklich da unten ist wohl geschehen. Aber das ist vorbei für immer jetzt, nicht wahr? Doch erinnere dich einst, als ich kam zu dir, der Heilige Geist, er kam mit mir, und jeder Atemzug war Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Vielleicht gibt es über uns einen Herrn. Doch von Liebe konnte ich nur eines lernen, einfach schneller sein als alle anderen da. Es ist auch kein Ruf in der dunklen Nacht, und niemandem wurde Erleuchtung gebracht, ist nur ein kaltes, gequältes Halleluja. Halleluja, Halleluja. Halleluja.